Herzlich willkommen bei Heiter Scheitern, Folge 34, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Ich bin Marleen, hallo. Bravo, Marleen. Und ich bin Steff, hallo. Alles ist ganz anders. Ja, ihr merkt es schon, ihr seid sicher auch verwirrt. Ganz zumindest verwirrt. Die Hörenden, die uns schon mal gehört haben. Ja, es ist alles ganz anders, weil wir sind zu zweit. Und Joker konnte nicht die Begrüßung machen. Wir hätten ihn vielleicht einfach zur Begrüßung herholen müssen. Naja. Ja. Doch schön gewesen. Das wäre schön gewesen. Irgendwie ist es doch doof mit der Kerze, ne? Sollen wir sie... Vielleicht stellen wir sie mal dahin. Stellen wir mal hin. Hinter den Rechner. Hinter den Rechner, genau. Ah ja, das ist besser. Dann ist sie nicht so... Ja. Genau. Ich trinke Rotwein. Wir trinken ganz viele verschiedene Sachen. Obwohl wir nur zu zweit sind, haben wir hier total aufgefahren. Ich trinke Rotwein, und zwar den Hausrotwein, den wir eigentlich immer trinken, nämlich Bio-Rebe Tempranillo. Oder wahrscheinlich heißt er eigentlich Tempranillo. Tempranillo. Ich habe ihn allerdings zum mehr als doppelten Preis gekauft, als den ich normalerweise dafür zahle oder den wir normalerweise dafür zahlen, weil der kleine Supermarkt schon zu hatte. 10 Minuten. Weil ich eben gerade erst losgerannt bin. Ja. Und was trinkst du? Also ich habe bis eben noch frischen Minztee getrunken. Das gilt nicht. Doch, das wirkt nämlich noch nach. Ja, ich merke ja auch so den Minzrauch, der mir hier entfiel. Schon noch so frisch deswegen. Und ansonsten selbstgemischte Cola-Mate. Mate-Cola. Weil original authentische Mate-Cola nicht da war. Gab's nicht. Deswegen DIY. Ja. Ich bin so ein bisschen heiser, merke ich gerade. Mal gucken, wie lange ich so durchhalte. Dann müssen wir uns kurz fassen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ja, genau. Vielleicht zum Organisatorischen noch zu Beginn. Dadurch, dass Jucke leider heute nicht mitmachen kann. Warum eigentlich nicht? Warum kann Jucke eigentlich nicht mitmachen? Juke in der Magisterarbeit versunken ist. Genau. Ja. Ja. Und er deswegen nicht aus den Tiefen des Magistrierens auftauchen möchte. Oder es zumindest schwerfällt, sich dann so auf ein ganz anderes Thema einzulassen. Oh, jetzt habe ich Lärm gemacht, ne? Das ist nicht so gut. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass dadurch, dass Juke nicht da ist, sich unser Thema, was eigentlich schon klar war, was heute kommt, ach, nämlich ja. Mode, Mode, sich um bestimmt mindestens eine weitere Folge verschiebt, weil wir das nämlich sehr gerne zu dritt machen würden und wir uns deswegen ein Ausweichsthema gesucht haben. Ja. Also wir mussten jetzt nicht besonders lange danach suchen, weil wir hatten es schon lange auf dem Zettel. Ja. Wollen wir es verraten? Ja, dann müssen wir schon verraten. Ihr müsst erraten, ihr dürft gerne schreiben an offenerscheitern.org. Worüber haben wir heute gesprochen? Worum geht die Folge? Also wir können ja schon mal so Tipps geben. Wir können zum Beispiel sagen, dass wir uns gerade schon darüber gefreut haben, dass wir eine Kerze angemacht haben. Und du hast dich darüber geärgert, dass du dein Patchouli-Kissen nicht mitgebracht hast. Das waren jetzt schon ziemlich coole Hinweise, fand ich. Total. Naja, ich bin ein bisschen abgelenkt, weil ich mir nebenbei meine Fingernägel lackiere. Ich bin aber gleich fertig damit. Weil wir nämlich morgen auf eine Hetero-Hochzeit gehen. Auf eine Hetero-Steampunk-Hochzeit. Ja. Also Steff und ich gehen dahin. Und da wir ja hier irgendwie so Multitasking, also so ein Multitasking-Haushalt sind und man, also die Zeiten sind vorbei, wo man mal so eine Sache in Ruhe machen kann. Ne? Das muss jetzt immer alles nebenbei passieren. Ja. Muss ich jetzt podcasten und nebenbei kluges Zeug reden. Bin mir nicht sicher, ob mir das gelingen wird, aber wir werden sehen. Du musst podcasten und nebenbei kluges Zeug reden. Das ist mir zu viel. Ich kann doch nicht podcasten und kluges Zeug reden. Siehst du, geh schon alles. Los. Ich bin schon völlig benebelt hier. Ich glaube, du musst das heute alleine machen. Okay. Also es geht, Wir haben uns noch nicht mal, ich glaube, als Thema, als Stichwort festgehalten hatten wir Esoterik. Ja. Ne? Ja. Wir würden gerne mal über Esoterik sprechen. Ja. Über Esoterik. Esoterik. Ja, spannend. Und das Ganze, also ich glaube, so ein Fixpunkt haben so meine Gedanken zu dem Thema. Also so das, was so am weitesten zurück geht, zumindest auch in der Verbindung Queer und Esoterik, ist das ja ein Freund. Ein gemeinsamer Freund ja mal meinte, dass die queere Szene so esoterikfeindlich sei. Ah ja. Mhm. Dem wollen wir heute nachgehen. Ah ja. Und ich hab's gleich. Ich kam heute gerade noch rechtzeitig auf und zur Frage, was eigentlich der Unterschied? Das ist eine Ernstangelegenheit. Ja, Entschuldigung. Ich glaube, ich bin nur so belustigt von dir. Es passiert ja selten. Teil. Es passiert ja selten. Diese Dämpfe. Nein, es passiert ja selten, dass ich über mich selber lachen kann. Also von daher wohnt dir jetzt gerade echt einem echt großen Ereignis bei. Naja. Du hast heute was gedacht? Genau. Das hat sich mir heute noch die Frage gestellt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Esoterik und Spiritualität? Ah, das habe ich, das eine gute Frage, ne? Das wusste ich, dass du das jetzt fragen würdest. Das wusste ich, weil das nämlich, glaube ich, oft sich Leute fragen. Hm. Ja, ich glaube, ich. Ich war mir auch sehr sicher, dass ich, wenn ich das bei Google eingebe, oder wahrscheinlich auch bei anderen Suchmaschinen, das, da wurde mir auch dann prompt schon, was ist der Unterschied zwischen Esoterik und Spiritualität, wurde mir dann auch nach einigen Wörtern irgendwie vorgeschlagen. Und? Es ist schwierig. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein umkämpftes Feld ist, aber es ist auf jeden Fall sehr, anscheinend sehr auslegbar. Ich habe jetzt nicht besonders viel gelesen. Ich habe jetzt mal in ein Esoterikforum irgendwie reingelesen und auch nochmal irgendwie ein anderes Forum, da weiß ich gar nicht, ob das mehr so allgemeine Frageforum war oder zumindest so ein bisschen in Richtung Esoterik oder Spiritualität irgendwie ging. Ich habe das jetzt eben gerade noch gemacht, deswegen sind die Ergebnisse jetzt nicht von einer tiefen Recherche, aber es war eigentlich ganz gut, nochmal so ein bisschen zeitraffend irgendwie so Gedanken zu lesen, auf die wir teilweise zumindest auch bestimmt selbst gekommen werden mit der Zeit. Also sowas wie dass Spiritualität, also irgendwie so Spiritus, der Geist, so sich halt erstmal so mit einem befasst, was irgendwie den Geist angeht, und aber viele, also so die Leute, die was dazu geschrieben haben, meinten halt auch einfach, dass es so einen Weg beschreiben kann zu so einer inneren Einheit. Also ich glaube, dass sowas wie, dass alles so ein bisschen im Einklang ist oder so, dass irgendwie so, dass so Geist, also es gibt anscheinend schon so eine, also es kann einen Zielpunkt geben bei Spiritualität. Mhm. Andererseits ist Spiritualität, kann ja auch einfach, da fällt ja auch Religiosität irgendwie mit rein, weil da ja auch dann wiederum irgendwie Geistliches drin vorkommt, irgendwie entweder auch Wesen oder Figuren, die dann irgendwie mit Geist in Verbindung gebracht werden, und allem, was irgendwie nicht körperlich oder nicht weltlich ist und so. Also irgendwie kann es eben sehr weit gefasst werden. Es kommt, wahrscheinlich auch eben so ein bisschen drauf an, so in welchem Kulturkreis du dich gerade bewegst. Und es wird schon auch, also von Leuten, die das so ein bisschen offen gehalten haben, Die meinten schon auch, es kommt einfach echt auf die Perspektive drauf an. Irgendwie, es kann auch gut relativ gleichbedeutend gelesen werden, weil Esoterik auch etwas mit innewohnendem irgendwie, so, also ESO irgendwie nach innen gerichtet. Ach echt? Irgendwie sowas in die Richtung bedeutet. Und ich glaube, was häufiger auftauchte, war, dass Spiritualität irgendwie so ein Weg, dieser Weg bedeutet zu so einer zu so einem Einklang mit Geist oder so. Es hängt mir auch, also ich ist jetzt nicht so gut hängen geblieben, aber das ist sozusagen ein Weg zu so einem Punkt irgendwie, oder nicht vielleicht einem Punkt, aber einem vielleicht auch mehr so ein Seinszustand beschreibt oder bedeutet, und dass Esoterik so eine Art oder eine Möglichkeit darstellt, für so bestimmte, so ein bestimmtes Werkzeugeangebot irgendwie dann beinhaltet, was man irgendwie für diesen Weg gebrauchen kann oder irgendwie, um diesen Weg irgendwie so beschreiten zu können. So bildlich wurde das irgendwie umschrieben. Und das machte für mich ja zumindest, also konnte ich zumindest so ein bisschen nachvollziehen, wenn halt irgendwie, wenn man versucht, mal so ganz platt Esoterik, oder wenn ich versuche, ganz platt so Esoterik und Religiosität irgendwie so ein bisschen nebeneinander zu stellen, dass alles ja immer so eine, dass es irgendwie so diese Idee von Seelenheil und irgendwie der freie Geist, der irgendwo in einem besonderen Seinszustand gelangt, der irgendwie mit allem im Einklang ist, mit allem im Reinen ist oder sowas, der so und dass das über so ganz viele verschiedene Wege funktionieren kann oder so dahin zu kommen. Was denkst du denn so, oder was würdest du denn so damit assoziieren, wenn du jetzt gefragt werden würdest, was ist so, wo siehst du den Unterschied? Hast du dich damit schon mal beschäftigt? Ja, total. Also ich würde sagen, einer der Hauptunterschiede ist, dass, also wenn ich an Spiritualität denke, dann denke ich nicht nur an Esoterik, sondern Spiritualität ist tatsächlich, kann auch sehr konventionell institutionalisiert sein. Also weil zum Beispiel auch so konventionellere oder etabliertere Formen der Auseinandersetzung mit, ich nenne es mal Übernatürlichem, also sowas wie Christentum oder sowas, wird ja auch als Spiritualität bezeichnet. Deswegen würde ich sagen, dass tatsächlich Spiritualität eher noch so ein umfassenderer Begriff ist. Und ich finde so diese, also was du jetzt meinst mit dieser Idee, dass es so ein Weg ist eher, oder so ein Bewegen irgendwo hin, und Esoterik mehr so eine Art Werkzeugkasten dafür, finde ich eigentlich ganz stimmig, weil dann wäre, wobei das, ich denke dadurch, also ich denke mal dadurch, dass halt das eher so kulturelle Begriffe sind und also nicht so stark institutionalisierte Begriffe sind, also gerade Esoterik ist ja überhaupt kein institutionell, also sowas wie, ne, also Christentum oder Hinduismus oder keine Ahnung, gibt ja diverse Formen von Religionen, die man irgendwie auch mit Spiritualität in Verbindung bringt, sind ja irgendwie doch relativ klar definiert. So gibt es dann auch nochmal verschiedene Unterschiede und bestimmt auch nochmal diverse Meinungen und da ganze Völker und Leute und keine Ahnung wer irgendwie setzt sich ja irgendwie damit auseinander, was das jetzt genau bedeutet. Aber ich würde sagen, da gibt es einfach relativ klar, also zumindest gibt es irgendwie Sachen, da sind sich relativ viele Leute einig, dass es irgendwie so dazugehört. Bei Esoterik ist es irgendwie anders. Bei Esoterik, finde ich, ist es halt mehr so ein, das ist wie so Geschlecht, ne? Es ist so, man weiß, was es ist, aber man kann es gar nicht genau definieren. Alle wissen, was es ist, aber keiner kann es so genau definieren. weil man immer irgendwie, also es irgendwie die Grenzen sind irgendwie nicht richtig. Und weil es halt auch nicht so außergesellschaftlich ist, dass es nicht eben auch dann in verschiedenen Stellen durch verschiedene Logiken oder Politiken irgendwie vereinnahmt wird oder sowas. Ich meine, es gibt ja auch ganz viel so Lifestyle-Kram irgendwie, der auch mit Esoterik zusammenhängt oder der sich auch sozusagen aus dem Bereich irgendwie was als Esoterik gilt, irgendwie bedient und da einfach auch relativ viel einfach vermarktet wird oder so. Ja, wobei ich ehrlich gesagt gar nicht unbedingt glaube, dass diese Idee, also ich meine, alles im Kapitalismus wird vermarktet. Ich glaube nicht, dass das jetzt so eine neue Entwicklung ist, dass irgendwie Dinge, die wir so als esoterisch wahrnehmen, irgendwie mit finanziellen Dingen verbunden wird oder mit Geld verdienen oder so. Also ich glaube, das ist halt einfach. Also ich würde ja sagen, das ist halt so ein Sammelsurium an so ein, ja, an so nicht institutionalisierten nicht naturwissenschaftlichen oder naturwissenschaftlich begründeten oder auf naturwissenschaftlichen Ideen begründeten Handlungsweisen oder Ideen, die glaube ich, also von denen ich immer schon das Gefühl habe, dass sie schon auch so einen Gegenpol dazu darstellen. Also so eine Art, also ich meine, ich bin keine Historikerin, ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwie alles, was halt irgendwie heute so als Esoterik unter Esoterik fällt, ist halt, also abgesehen von so einem eurozentristischen Ding von, dass man dann auch so irgendwelche Anführungsstriche irgendwie fernöstlichen Glaubenskonstruktionen oder sowas dann auch in so Esoterik reinwerfen würde. Ich meine jetzt eher so sowas wie Tarotkarten legen oder mit Steinen arbeiten oder sowas. Oder auch mit so Energieflüssen oder so. Das sind ja so Sachen, also ich habe mir das immer so ein bisschen so zusammen überlegt, dass es so, naja, wir leben halt in so einer Welt, in der halt so die Aufklärung halt relativ viel getan hat an dem, was wir so an so einem Schullehr-Weltbild so haben, was so richtig ist. Und dann gibt es halt so als Alternative in unserem Kulturkreis, habe ich mir sagen lassen, ich bin ja im Osten groß geworden, also zumindest in Teilen, da war das noch ein bisschen anders, aber so, dass halt so das Christentum halt irgendwie nochmal eine relativ starke Idee von, was gibt's denn dann so noch, oder nochmal so eine relativ anerkannte, okay, was gibt's denn noch so außerhalb von so einem naturwissenschaftlich geprägten, von der Aufklärung aus entwickelten Weltbild. Da gibt es dann halt noch so, als Alternative gibt es dann noch so das Christentum und dann gibt es halt so als so alles das, was halt irgendwie da nicht reinpasst. Alle anderen Ideen, alle anderen Systeme und so weiter und so fort sind halt heute in irgendeiner Form vielleicht Esoterik. Oder so das, also. Und ich, also das, natürlich gibt es irgendwie noch andere irgendwie etablierte Religionen, so. Da wäre es jetzt mal spannend, ob es da auch irgendwie so ein Konzept von Esoterik gibt. Dafür kenne ich mich nicht gut genug aus, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, so westlich geprägtes Christentum ist so die, alles was so Esoterik ist, irgendwie gehört, also ist für mich von der Idee her schon relativ stark verbunden, auch mit so einer westlichen, christlich geprägten Kultur. Und das so, dass das irgendwie so eine, dass so, dass alles, naja, alles das, was halt irgendwie in dieses, wir haben hier so naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild plus irgendwie als spirituelle etablierte Idee das Christentum dann gibt und alles, was da nicht reinpasst im Westen, wird dann irgendwie so in so ein Esoterik-Ding reingetan. Wobei ich halt wirklich glaube, schon denke, also ich habe schon auch noch so eine Idee von, dass auch so ein wer ist denn das dann? Ist das nicht eurozentristisch, sondern westzentristisch? Was ist denn das eigentlich, wenn das halt... Also, dass da schon ganz stark auch so eine Idee davon da ist, dass so, ne, wir sind so der Nabel der Welt und wir nehmen uns mal alles, was irgendwie, was noch so, also weil es halt auch irgendwie so anders und fancy irgendwie ist. Hm. Wobei ich nicht glaube, dass das, also ich nehme das insofern dann schon auch nochmal ernst, weil es halt nicht nur anders und fancy ist, sondern auch, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass einfach ganz viele Ideen, die einfach schon ewig irgendwie auch in, irgendwie ohne Anleihen von sozusagen irgendeinem, also so ohne Anleihen von irgendeinem anderen Volk oder wie auch immer man, also ne, also ich habe das mit dem Volk, das ist jetzt nicht meine Idee, sondern halt irgendwie so ein Bild, was ich habe, dass halt irgendwie Leute irgendwie nach Indien reisen und dann irgendwie da irgendwas total Abgefahrenes wahrnehmen und das dann irgendwie mit nach Hause bringen und dann die wahre indische Religion praktizieren oder so und das dann auch so nennen. Ja. Also das ist dann, ne, also das ist, ich denke, das gibt es schon auch, aber ich glaube, dass halt irgendwie das auch viel von dem, was einfach irgendwie sich über auch einen relativ langen Zeitraum entwickelt hat, dann so in diesen Topf reingeworfen wird. Es wurde auch noch betont, dass halt nicht, dass Leute, die sich irgendwie mit Esoterik auseinandersetzen oder als esoterisch irgendwie oder EsoterikerInnen irgendwie verorten würden, halt auch nicht zwingend irgendwie spirituell sein müssen. Also so, das wurde schon immer so ein bisschen auch abgegrenzt von irgendwie so, das muss nicht irgendwie dringend miteinander zusammenhängen. Einfach weil dann Esoterik auch häufig benutzt wird, um mehr so situativ angewendet wird. Halt sozusagen einfach nur so für ganz bestimmte Problematiken, Fragen, Lebenssituationen, Seinszustände oder sowas, dass es halt dann sehr situativ eben verhaftet ist und eben gar nicht so nach dem Großen und Ganzen sucht. Hm. Das fand ich noch ganz interessant. Ich bin jetzt auch schon ganz verwirrt innerlich, aber also negativ verwirrt, sondern dass so viele Sachen auf einmal aufgetaucht sind. Deswegen versuche ich das einigermaßen zu sortieren. Und fand hier sofort entfahren. Was war es mit dem nach innen gerichtet noch? Ah ja, genau, von wegen so institutionalisiert. Dass ich auch denke, dass obwohl ich innerhalb von Religiosität, also auch christlicher Religiosität, auch schon viel Esoterik wahrgenommen habe, also dass es da durchaus auch zu Vermischungen kommt und dass eben auch da nicht irgendwie trennscharf ist, was ja auch Sinn macht, weil wenn Menschen eh irgendwie sich auf eine gewisse Art und Weise mit Spiritualität vielleicht auseinandergesetzt haben, dann auch einfach offen dafür sind, irgendwie auch andere Sachen anzunehmen oder verschiedene Sachen irgendwie anzunehmen und auszuprobieren und irgendwie so nebeneinander her zu existieren zu lassen, dass es nicht immer so gut klappt mit der Abgrenzung. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es eben, dass dann auch so eher westlich geprägte Religionen, sofern man das sagen kann, aber nein, ich revidiere das und sage einfach mehr so Christentum, dass das irgendwie eine Form ist von einer sehr stark äußerlich strukturierten Spiritualität. Also nee, nicht spirituell, aber dass es irgendwie so von außen strukturiert wird, irgendwie so dieser Weg, dieser spirituelle Weg. Mhm. Und dass Esoterik an sich so als Gegensatz dazu nicht über äußere Regelwerke funktioniert, sondern dass der Weg nur in einem selbst zu finden ist. Mhm. Also so, dass du Antworten und irgendwie oder Ziele oder so, dass das alles irgendwie in dir drinsteckt und alles in dir irgendwie wohnt und du dich deswegen halt so nach innen kehren musst, um wiederum irgendwie so im großen Ganzen aufzugehen. Das ist auch noch etwas, das ist sehr hängen geblieben, als das eine Freundin von uns vor einiger Zeit gesagt hat, schöne Grüße. Und zwar meinte sie, dass Spiritualität halt so bedeutet, dass halt alles mit allem zusammenhängt. Das fand ich einfach mal so relativ gut, relativ griffig als irgendwie so ein Ausgangspunkt irgendwie von. Spirituell bedeutet erstmal irgendwie ganz grob, dass alles mit allem zusammenhängt. Und ich finde auch, dass das ja durchaus auch für Religionen zusammenpasst, weil es ja auch innerhalb von Religionen ja auch immer eine Erklärung gibt, wie das alles zusammenhängt. Und so dieses Einlassen darauf von, wie das geschaffen wurde, wie ich darauf Einfluss nehme oder nehmen darf oder nicht nehmen. Also so irgendwie so ein... das fand ich schon mal ganz gut. Einfach so als irgendwie ein Zugang von, okay, irgendwie alles hängt irgendwie mit einem zusammen. Und dass dann eben so dieser angestrebte Punkt oder so dieser angestrebte Zustand vielleicht dann tatsächlich einfach darin besteht, in diesem großen Ganzen aufzugehen. Also so tatsächlich irgendwie so die Zusammenhänge irgendwie zu erfassen oder irgendwie so zu sich so in dieses große Ganze irgendwie so einzufügen im Sinne von aufgehen lassen oder sowas, dass das so ein angestrebter Seinszustand ist, so eins mit dem großen Ganzen. Aber müsste man ja dann eigentlich auch schon sein, nach dem Punkt. Ja, aber es geht ja auch sowas wie ums Erkennen und danach Handeln. Ah, okay. Und so dieses... Es gibt schon noch einen freien Willen. Also du kannst mich jetzt nicht interviewen zu sowas Abstrakten, wie wir gerade festgestellt haben. Es lässt sich nicht irgendwie definieren in dem Sinne, sondern eher so ein bisschen eingrenzen. Das mal so ein bisschen vorneweg. Also das ist irgendwie so, das ist alles, was ich irgendwie jemals so Esoterik und Spiritualität irgendwie in dem Sinne irgendwie... gedacht habe, also so diese Konzepte auch einfach mal zu nehmen und irgendwie zu betrachten, das habe ich auch so echt noch nie gemacht. Also so zu meiner eigenen Spiritualität, zumindest also, in der Vergangenheit, oder möchtest du gerne noch was anderes machen? Nee, ich wollte gerade überlegen, ob, also wir reden jetzt über Spiritualität oder über Esoterik? Ich würde über beides reden, weil es lässt sich schlecht abgrenzen. Okay. Mhm. Ich glaube, ich könnte mich jetzt nicht für etwas entscheiden, ehrlich gesagt. Mhm, okay. Wahrscheinlich eher Esoterik. Wir haben ja auch angekündigt und das ist auch aber so, also so, keine Ahnung. Die Zugänge werden mir auch recht unterschiedlich sein. Ja, auf jeden Fall. Dann nehme ich das nochmal zurück. Doch, nee. Aber ich finde, das ist was anderes zu tun. Aber das interessiert mich. Nee, aber das greift tatsächlich zu weit. Also das muss gar nicht sein. Ich bin nur noch so ein bisschen mehr am Thema irgendwie sowas queer und Esoterik oder Esoterikfeindlichkeit oder sowas angeht. Mhm. Also, was ich halt zu dem Thema ganz spannend finde, ist, ich bin ja lustigerweise tatsächlich, also bevor ich so ernsthaft in so diese Queer-Szene eingestiegen bin oder mich angefangen habe, ganz viel mit so Queer-Theorie auseinanderzusetzen und so bestimmte Denkmodelle mal durchzudeklinieren und solche Sachen oder ne, was man so das, was also das bei mir, also ich habe da ja irgendwie am Anfang irgendwie extrem viel so Denkarbeit irgendwie, damit ging es ja bei mir so ganz viel los irgendwie so mit Queer und dann ganz viel so auch eigenes Hinterfragen von und sowas alles. Das gehört ja zur guten Queerschule dazu. Genau, aber das ist, ne, aber so ging es halt bei mir und das, bevor ich das gemacht habe, also wirklich relativ nahtlos davor, habe ich mich ganz, ganz, ganz viel mit Esoterik auseinandergesetzt. Also es war also ein bisschen Umfeld geprägt. Und ich hatte so Freundinnen und wir haben ganz viel so von dem gemacht, was man wahrscheinlich relativ klar unter so Esoterik fassen würde. wir haben uns auch ganz viel mit so Denkmodellen auch einfach auseinandergesetzt. Also mit so Denkmodellen, die dann eher auf eben sowas wie, wie ist denn das so mit so Energien oder mit sowas wie Aura oder sowas okay. wie geistiger Verbindung oder auch vielleicht sowas wie, ja doch, nee, aber ja, so, also so, erstmal so als Stichworte reicht das vielleicht. Auch da gab es ganz viel so aus, also so Gespräche und Auseinandersetzungen damit und es gab unglaublich viel Praxis. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass, das haben wir allerdings immer so ein bisschen schelmisch irgendwie so genannt. Es gab tatsächlich zwei Freundinnen und lustigerweise ist ja eine davon die, eine von den beiden, die bei denen wir morgen bei der Hochzeit sind, von daher passt das extrem gut gerade. Das ist, wir haben uns immer der esoterische Gesprächskreis genannt. Ne? Wir haben uns halt relativ häufig getroffen und haben relativ häufig Tarotkarten gelegt und haben relativ häufig auch nicht nur klassisches Tarot, sondern auch andere Legungen gemacht oder irgendwelche anderen, uns mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigt, die halt in irgendeiner Form unter den Esoterik, in diese Esoterik-Kategorie reinfallen würden, wahrscheinlich. Und ich fand das auch ziemlich gut. Also es ist für mich schon auch irgendwie so eine Art gewesen, mich einfach so mit den Dingen des Lebens auseinanderzusetzen oder so eine bestimmte Sicht auf die Dinge des Lebens zu haben. Mhm. Und das ist auch, also das hat dann auch was damit zu tun gehabt, dass ich dann die Stadt gewechselt habe, aber das hat auch was ganz viel damit zu tun gehabt, dass dann erstmal eben so diese ganzen Queer-Themen plötzlich nach vorne gekommen sind und da dann plötzlich auch ganz viel. Also das hat sich auch erstmal für mich überhaupt nicht gebissen alles. Überhaupt nicht. Mhm. Mm. Aber es waren dann ein paar andere Themen, die mich dann beschäftigt haben und dann habe ich mich halt damit auseinandergesetzt und damit hat sich dann auch irgendwie der Freundeskreis gewandelt und jetzt ist das, also es war dann einfach ganz lange überhaupt kein Thema und es war dann also auch dieses, was du eben eingangs schon meintest, dass dann halt jemand auch aus dem Freundeskreis meinte, dass die Queerszene so esoterikfeindlich ist. Aber mittlerweile finde ich das eigentlich gar nicht mehr. Also zumindest in meinem Freundeskreis oder in unserem Freundeskreis würde ich sagen, ist es überhaupt nicht so, dass es, also da kennt, also würde ich mal sagen, so die Hälfte von den Leuten irgendwie, mit denen wir befreundet sind, sind ganz stark in sowas, oder haben auf jeden Fall irgendwie so eine Idee, also haben auf jeden Fall Ideen davon, die halt irgendwie so ein rein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild total ablehnen. Und auf jeden Fall ganz viel auch finden für sich in so Ideen, die halt über so ein physikalisches Weltbild hinausgehen. Mhm. Und da auch durchaus Praktiken haben, die bestimmt von ganz vielen ganz klar als Esoterik bezeichnet werden würden. Ja. Also was weiß ich, irgendwie sowas wie, also um einmal so ein Beispiel zu nennen, sowas wie Leute, die halt irgendwie ein naturwissenschaftlich-physikalisch geprägtes Weltbild haben und da auch irgendwie auch nur das eigentlich gelten lassen, finden es bestimmt komisch, wenn Leute anfangen, Wohnungen zu beräuchern mit irgendwelchen bestimmten Kräutermischungen, die sie abbrennen oder abräuchern oder so. Und also sowas zum Beispiel. Ich kenne diverse Leute in meinem Freundeskreis, die sowas machen. Ja, oder ich mache sowas nicht, aber liegt auch daran, dass ich da irgendwie nicht so die Ahnung habe irgendwie und möchte auch nichts Falsches anbrennen. So. Also, aber es gibt Leute, für die gehört es halt dazu. Ja. Oder bestimmte Plätze im Wohnraum zu haben, in denen irgendwie Gegenstände liegen, die vielleicht irgendwie für ein ungeübtes Auge jetzt nicht sonderlich auffällig sind, aber die zum Beispiel, bei denen es nicht nett wäre, das, die zu berühren oder irgendwie umzulegen oder sowas. Ja. Weil es halt dann ganz besondere Gegenstände sind. Ja, ich finde es halt auch eher lustig und ich würde es grundsätzlich bezweifeln, irgendwie, dass das stimmt, dass irgendwie die Queer-Szene so ESO-feindlich ist. Aber ich kann auch total nachvollziehen, woher das kommt, weil es erstmal so dieses, oh, Queer ist erstmal so total verkopft und es ist irgendwie so total viel Theorie und sowas. Was ich dann auch wieder bezweifeln würde, weil das ist es im Endeffekt nicht. Oder eben nicht nur. Also es ist halt irgendwie so eine Herangehensweise. Also ich glaube halt, dass ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen so ein Ding ist, jetzt wo ich auch so ein bisschen drüber nachdenke, ist es auch so, dass die meisten Leute, die ich kenne, die eher also für die auch irgendwie so queere Theorien oder auch queere Praxis sich sehr gut mit einer gewissen Art von Spiritualität oder Esoterik vereinbaren lassen, dass das meistens die sind, die nicht die den Zugang zu queer nicht über so ein über so eine universitäre Ausbildung bekommen haben, sondern eher über Praxis und die Auseinandersetzung im Alltag. Und die Leute, die halt eher so über die Uni gekommen sind und da irgendwie so ihre Wurzeln drin haben, dass das vielleicht eher so, die, also doch, also wenn ich jetzt überlege, würde ich sagen, kann man das schon so grob einteilen. Das ist natürlich schon wieder schwierig mit dem Einteilen und so, und es will da auch jetzt irgendwie, gibt bestimmt Ausnahmen. Aber schon so eine Tendenz. Aber so tendenziell würde ich sagen, schon. Stimmt. Und da macht dann auch, macht die Aussage dann schon wieder Sinn, wenn du dich als Person in ganz stark in Räumen bewegst, die einfach dann sehr queer-akademisch geprägt sind. Ja. Wobei ich das auch eher, also da dann eher unterstellen würde, dass halt dann das eher unsichtbar wird an manchen Stellen. Ja, oder es gibt dann halt einfach vielleicht dann in den Theorien einfach da keine Auseinandersetzung mit, weil das lernst du halt nicht in der Uni. Wie ist das eigentlich so mit Spiritualität und ja, nicht so richtig. Mir fällt da jetzt spontan irgendwie Donna Haraway ein. Die eben zumindest irgendwie schon, also sehr viel in Richtung, dass sie sich sehr viel mit dem Verwischen der Grenzen zwischen Mensch und Tier oder Mensch und Maschine oder sowas halt so auch so die Grenzen ausmacht und dabei auch sehr auch Figuren verwendet, die durchaus auch spirituelle Hintergründe haben. So. Also ich würde halt auch sagen, es taucht schon auf, aber eher nicht so stark. Oder es wird dann halt nicht so stark unter dem Aspekt betrachtet, das weiß ich nicht. Jetzt bin ich ja schon gespannt, was du sagen wolltest. Mit Ach so, naja, das ist... Also Selbstverortung... Ja, ich würde es dann eher noch, ich würde es dann schon etwas, zumindest etwas gegenwärtiger dann machen, dass das schon auch über den Freundes- und Bekanntenkreis dann irgendwie das Thema Spiritualität oder Esoterik eher so Platz, Raum eingenommen hat, weil dann einfach viele Leute in meinem Umkreis irgendwie sich irgendwie mit damit beschäftigt haben, sei es dann irgendwie, dass es mit Naturheilkunde losgeht und da irgendwie dann aber auch irgendwie esoterische Aspekte dran geknüpft sind. Also dass dann eben ganz, dass eben auch da ganz viel dann, dass der Schritt davon nicht weit ist, irgendwie Richtung irgendwie mit Energien arbeiten und irgendwie Energien wahrnehmen und irgendwie, also so bedeutend und ich habe schon das Gefühl, irgendwie so also mir hat es einfach, glaube ich, schon auch so alltagspraktisch dann einfach geholfen, als irgendwie Wahrnehmung, wie nehme ich mich wahr, wie nehme ich meine Umwelt wahr, irgendwie, dass es schon hilft, auch einfach in der Idee von Energien und so zu sprechen und irgendwie Sachen wahrzunehmen und auch selbst irgendwie... Ja, also ich glaube, ich habe schon einfach mal geguckt, was mir das so bringt, ob das irgendwie ein, was kann ich mit irgendwie mit Tarotkarten anfangen. So, aber alles sehr, also ich bin dann in kein einziges Thema richtig tief eingestiegen, aber zumindest sei es ein verschiedene, unterschiedliche Wirkungen von bestimmten Steinen und solche Sachen. Also darauf kann ich mich eigentlich ganz gut einlassen. Ich schwimme gerade ein bisschen. Und es hat aber auch viel damit zu tun, durch so eine, was auch immer das dann bedeuten mag, queere Sozialisation irgendwie, dass ich erstmal das versuche anzunehmen, wie andere Menschen Welt wahrnehmen und irgendwie und ja, oder wir auch mit Körper umgehen und mit der Idee, wie sorge ich dafür, dass es mir gut geht, zum Beispiel oder so, dass es da einfach erstmal ein, okay, es gibt einfach verschiedene Wege, wie Leute dafür sorgen, dass es ihnen irgendwie gut geht oder dass sie irgendwie, wie sie irgendwie mit Problemen oder Fragen umgehen. Und es kam irgendwann vor ein paar Jahren tatsächlich auch so einfach dieser Punkt, dass ich dann dachte, wow, es sind echt ganz schön viele Leute in meinem Umfeld, irgendwie in meinem nahen Umfeld, die sich mit den Themen auseinandersetzen, die irgendwie sehr viel oder auch sehr intensiv irgendwie dazu arbeiten. Und da gibt es auch Sachen, von denen ich wenig bis gar nichts irgendwie vorher gehört habe oder mich irgendwie damit irgendwie in Berührung kam, aber da zumindest dann schon mal so ein bisschen was erfahren habe, sei es sowas wie sowas wie dieser Schamanismus. Ist das richtig? Marlene? Was ist richtig? Das Wort. Schamanismus? Ja. Ja. Ich wusste, was ist richtig? Sag mal, Marlene, ist Schamanismus, ist das eigentlich richtig? Ja. Das würde ich ja schon wieder nicht als spirituell, also das ist ja für mich, finde ich ja jetzt nicht so Esoterik, weil es ist ja schon eher so eine Religion, ne? Ja. Aber ja, es ist, das ist ja irgendwie auch schwierig, das abzugrenzen. Ja, vielleicht sollte ich mal aufhören, meinen eigenen Esoterikbegriff hier so zu propagieren. Ja, oder das ist irgendwie, oder mit Engeln zu arbeiten, also dass es dann irgendwie Ideen gibt, dass es irgendwie sowas, also irgendwie, dass es sowas wie Engel gibt, die irgendwie, mit denen man irgendwie in Kontakt treten kann und irgendwie darüber irgendwie auch etwas von einem Menschen erfährt, von dem man vorher noch gar nicht irgendwie viel erfahren hat. Nur darüber, dass man sich einfach so einlässt und so doll einlässt, dass man irgendwie dann wiederum ganz bestimmte Energien wahrnimmt. Das ist alles. Also das ist jetzt alles irgendwie sehr mit sehr wenig Wissenshintergrund, was ich da von mir gebe. Aber es sind so Sachen, die ich halt irgendwie etwas mitbekommen habe in den letzten Jahren. Also ich könnte mir ja schon vorstellen, dass so, also wenn man so, wenn ich so dieser Idee folge, dass Esoterik auch so ein Sammelsurium ist von alles außer Christentum. Wenn ich mal davon ausgehe, dass es irgendwie ein westliches Phänomen ist, Esoterik, ja, und der Westen christlich geprägt ist, so, ne? Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie das Christentum als einzige etablierte Religion hinstellen, sondern einfach so Esoterik als westliches Phänomen, Westen christlich geprägt, so. Und wenn dann Esoterik sozusagen das Sammelsurium von allem anderen ist, was da nicht reinpasst, oder vielleicht auch verdrängt worden ist, historisch oder so. Und da, und dann so Leute, die sich mit so queer auseinandersetzen oder sich da irgendwie wiederfinden in so queeren Ideen, ja, vielleicht auch ein bisschen anders sind. Dann könnte es ja, also finde ich es relativ naheliegend, die Idee, dass wenn es irgendwie den Wunsch nach einer spirituellen Auseinandersetzung mit irgendwas gibt oder irgendwie ein Hinterfragen von oder ja, irgendein Umgehen mit den Dingen, die so passieren, dass ich das total naheliegend finde, dann eben auch nicht so einen etablierten Weg zu gehen, sondern eben eher nach Alternativen zu suchen, weil ja auch zum Beispiel in so so alternativen Umkreisen, die irgendwie so alternativ zu einem christlichen Umfeld sind, ja, dann vielleicht auch nochmal ganz andere Ideen erstmal wachsen können. Oder so. Also ich glaube schon, dass es, also wenn ich mir so bestimmte Biografien so jetzt gerade so im Freundeskreis so angucke, dann läuft es halt ganz oft, also dass vielleicht dann auch gerade erst in so Nischen von einem, so einem, also so kulturelle Nischen, wo dann eher so das, was wir so als Esoterik verstehen oder esoterisch verstehen, wenn man da sich drin bewegt, dass dann vielleicht überhaupt erstmal, dass es vielleicht auch ein Zugang ist, so Denkmuster zu hinterfragen, die man irgendwie vielleicht vorher so gelernt hat oder so, und dass das dann wiederum auch den Kopf öffnet, mal zu überlegen, na, was gibt's denn vielleicht noch so an Dingen, die man mal so hinterfragen könnte? Oder so, keine, also jetzt mal so ganz, ganz blöd ins Blaue hinein und irgendwie mit lauter komischen Worten, die irgendwie auch alle nur so schwammig definiert sind, bis gar nicht. Also sozusagen so Esoterik als Einfallstor in die queere Ideenwelt. Was ja auch schon wieder so ein bisschen merkwürdig ist, weil ja auch wieder die Frage ist, was ist das eigentlich? Ne? Aber das bedeutet ja auch nicht, dass alles, was irgendwie unter esoterisch oder Esoterik irgendwie läuft, nicht auch unglaublich heteronormativ sein kann und so. Total. Das ist ja auch dann mit irgendwie den ganz männlichen Energien und den ganz weiblichen Energien und sowas, genau. Was da dran geknüpft ist und sowas. Da kann natürlich auch genauso subversiv mit umgegangen werden. Aber so, klar, also da hatte ich auch schon gesagt, dass das ja alles auch nicht jenseits von irgendwelchen Strukturen stattfindet, sondern eben auch da drin dann genauso viel versucht wird, wieder auch an Geschlechtlichkeit irgendwie festzumachen. Genau, das finde ich nämlich eigentlich auch ganz spannend, dass eigentlich an allen Religionen ganz doll mit so Dichotomien gearbeitet wird und eben auch in der Esoterik ganz viel mit so Dichotomien gearbeitet wird. Und da finde ich es auch tatsächlich immer wieder ganz spannend zu gucken, wie Leute, die sich versuchen, von so einer Geschlechterdichotomie abzugrenzen, wie damit so umgegangen wird, wenn sie dann auf der anderen Seite aber eigentlich mit so Konzepten, mit so anderen dichotomischen Konzepten, aber ich wollte das Wort Konzept mit reinbringen, naja, egal. Dichotomen-Konzepte. Achso, Dichotomen-Konzepten. Achso, ich dachte nur mit Dichotomen. das ist dann auch sicherlich ganz spannend, da irgendwie mal, also da, ich glaube, da muss ich nochmal mit so ein paar Leuten reden. Aber das ist, aber ja, also ich finde, also für mich funktioniert es total gut, irgendwie dann eben die Dichotomien, die halt in so esoterischen, also in so esoterischen Handlungen oder sowas drin sind oder in so Ideen, eben genauso als eine Konstruktion wahrzunehmen oder eben also als wie ich halt irgendwie auch sonst so Geschlechterdichotomie als oder eben also eben als Konzept wahrnehme, was halt irgendwie zu einem bestimmten Zweck irgendwann mal irgendwie erschaffen wurde. Und da kann ich das irgendwie auch eigentlich ganz gut. Also eher so als, also wenn dann eben, wenn du meinst, es geht so um so männliche Energie oder sowas, dann kann ich das Männliche halt irgendwie ersetzen durch bestimmte Eigenschaften, die vielleicht mit Männlichkeit im Gemeinhin assoziiert werden, aber ich muss sie ja nicht männlich als männlich definieren. Also ich muss ja nicht behaupten, das wäre männlich, sondern kann ja quasi das aufdröseln, was denn jetzt eigentlich genau damit gemeint ist. Oder so. Mhm. Also für mich klappt das eigentlich, ich kann damit ganz gut umgehen. Ja, also für mich greift das Ganze auch ganz gut an der Stelle von irgendwie, es muss nicht alles von irgendwelchen wissenschaftlich geprägten Geräten irgendwie messbar sein und trotzdem zu existieren. Also irgendwie wenn es darum geht, irgendwie etwas Bestimmtes zu fühlen, zu empfinden, irgendwie Handlung danach auszurichten oder sowas, dann kann das halt einfach nicht immer messbar sein und auch nicht dann in diesem Rahmen erklärbar. Und das muss es auch nicht. Und da gibt es dann vielleicht andere Konzepte, mit denen das hilfreicher ist zu erklären. Und ich glaube, die können dann wiederum sehr unterschiedlich sein. Ob das dann irgendwie mit Steinen, Karten, Readings, also dann so von Person zu Person, so als Feedback passiert oder sowas, das ist ja dann immer noch, oder durch Meditation oder, also so, das kann ja irgendwie alles Mögliche sein. Dann aber so. Ich finde ja auch, dass, so queer wird ja auch relativ häufig mit so einer bestimmten Art von Wissenschaftskritik in Verbindung gebracht. Also so zu hinterfragen irgendwie, ne, die Wissenschaft hat festgestellt, aha, was hat sie denn festgestellt und wer war das denn und so. Und da, also ich finde, so zur guten Queerschule gehört ja schon irgendwie so eine gesunde Portion Wissenschaftskritik dazu. Und immer so schön hinterfragen kann, ne, aus welchem Zweck wurden welche Forschungsgelder wo freigegeben und warum wurde das rausbekommen und warum so und warum sind eigentlich diese Forschungsergebnisse irgendwie veröffentlicht und die nicht und so. Und das kann man ja irgendwie auch so überhaupt, und was ist eigentlich Wahrheit und irgendwie wer finanziert sie und so. Also das sind ja irgendwie alles, oder wer hat ein Interesse daran, welche Wahrheiten zu verbreiten und so. Und ich finde das, also für mich funktioniert das hervorragend auch mit so einem esoterischen Zugang. Also das ist eben, also für mich ist das tatsächlich genauso eine Art irgendwie zu hinterfragen, ob, also in meiner Denkwelt funktioniert das ganz hervorragend, irgendwie so bestimmte esoterische Ideen und genauso in so einem, was weiß ich, ob, was mir die Physik erzählt so und warum soll die mehr Recht haben. Ja, für mich klappt es gut, das irgendwie zu vereinbaren. Aber das scheint ja tatsächlich irgendwie dann, also ich kenne auch Leute, auch die sich so, also, aber das sind dann tatsächlich eher so Leute, die auch ganz doll über so einen wissenschaftlichen Zugang irgendwie dazu gekommen sind, die dann auch da, die mir da total widersprechen würden. Und das, für die das überhaupt nicht gut zusammengeht. Also so Queer-Theorie und oder queere Themen und Esoterik. Und was glaubst du, an welchem Punkt geht das schlecht zusammen? Also, ich glaube, dann wird halt schon, also dann müsste man jetzt irgendwie eine Person hier haben, die da irgendwie kritischer ist, als wir es offensichtlich sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass es schon ganz schön viel um diese Dichotomien geht dann, um dieses so männliches Prinzip und weibliches Prinzip und so. Und das ist eben, also was ich ja schon auch glaube, dass es einfach irgendwie so diese Frage nach, na, wo kommen denn diese Ideen eigentlich her? So das, was wir so als Esoterik irgendwie verstehen und worauf fußen die eigentlich? Und wenn man da genug bohrt, dann findet man da sicherlich eben auch total die krassen Macht. Strukturen und so und hierarchischen Ideen und so und die lassen sich dann vielleicht je nachdem, was man halt in den Vordergrund stellt, dann einfach überhaupt nicht irgendwie mit so einem, mit so einer vielleicht auch eher so dystopischen Queer-Idee so vereinbaren. Also so diese No-Future-Queers irgendwie. Soll die Menschheit doch verrotten. Also vielleicht ist ja die eine oder andere Person dabei. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das so ist, irgendwie, die da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Warum das eigentlich nicht funktioniert. Warum man das eigentlich... um es nicht geht. Also wie gesagt, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, weil es eben auch eine bestimmte Art von Kultur ist, die einfach auch sehr hetero und geschlechterfestklopfend ist. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ja irgendwie eigentlich erstmal grundsätzlich, ich denke dann irgendwie, es ist ja eigentlich jede Kultur, ist es ja erstmal, also ja. jede Mainstream-Kultur ist erstmal irgendwie festklopfend von Kopf klopft Geschlecht fest. Merke ich jeden Tag, dass es so ist. Ohne Esoterik. Oh. Ja, ich glaube auch nicht, dass es besonders herausstechend ist. Hm. Ja, genau, eine etwas prominentere Person noch, die ich auch mit Esoterik verbinde. Kate Bornstein. Ja, oder Kate Bornstein. Wissen es immer noch nicht, oder? Ich hätte jetzt Stain gesagt. Aber. Also eine Transperson, die irgendwie viel. Ich hatte mir auch schon erwähnt zu diesem. 101, ja, so. Ja, genau, dazu, mhm. zu der It Gets Better Kampagne und die auch dieses Buch 101 Alternatives to Suicide herausgebracht hat. Die eben auch irgendwie, die ich auch sehr irgendwie so im esoterischen Bereich verorten würde. Oder sie sich selbst auch wahrscheinlich verortet. Ich habe mich ehrlich gesagt mit ihr nicht sonderlich wieder auseinandergesetzt. Ich folge ihr zwar auf Twitter, aber... Ja, da macht sie auch viele andere Themen. Eigentlich lasse ich mir von ihr immer nur gute Nacht wünschen. Oder guten Tag. Also, naja, egal. Jetzt bin ich dadurch aber auch wiederum abgekommen. Aber sie war mir vorher schon auch mal eingefallen zu dem Thema. Deswegen ist sie jetzt gerade so aufgetaucht. Tja, eigentlich wäre es ja mal total spannend, irgendwie queere Kritiken oder queere Perspektiven auf irgendwie als esoterisch bezeichnete Bereiche irgendwie. Mhm. sichtbar zu haben. Ich bin mir sicher, dass es die gibt, aber wahrscheinlich nicht so prominent oder an Orten, an denen ich mich nicht so oft bewege. Weil das, was du meintest, Marlene, ist ja, also da steckt ja eigentlich total viel drin, irgendwie zu gucken, wo sind da eigentlich irgendwie heteronormative Strukturen drin, wahrscheinlich auch irgendwie so postkoloniale Geschichten. Mhm. Gerade wenn es darum geht, sich irgendwie aus einer bestimmten Position heraus, sei es nämlich dann irgendwie, wenn ich als aus einer weißen westlichen Position heraus mir so ganz bestimmte kulturelle Praxen irgendwie greife und sie irgendwie wiederhole und wie, also so auf welche Art und Weise ich sie mir aneigne und sie umsetze und so. Und das meistens ja dann auch sehr unhinterfragt passiert, einfach. Das hat bestimmt schön geklungen. Ja. Wir sind uns irgendwie zu einig, ne? Es gibt keine heißen Debatten. Ich kann auch irgendwie. Ja, keine Ahnung. Nee, ich wollte gerade lustige esoterische Praxen erzählen, aber. Ja, warum nicht? Also mir fallen zwei esoterische Praxen ein, die, also Leute, Dinge, die für mich total gut funktionieren. Und ich auch immer so an diesen Punkt komme, nämlich denke, ist auch egal, wo ich so richtig merke, ich will da jetzt auch eigentlich nicht weiter drüber nachdenken, weil es funktioniert einfach und das ist schick so. Ich bin ja tatsächlich irgendwie sehr unchristlich erzogen worden und auch groß geworden und abgesehen von so einem christlichen Hintergrund, dass Weihnachten selbstverständlich dazugehört und Ostern auch, ist es halt irgendwie, mir wurde als Kind nie erzählt, dass es da irgendjemanden gibt, der auf mich aufpasst oder ähnliches Ding. Also was, ich weiß nicht, was so Kindern erzählt wird, aber so irgendwie so ein... Der die Welt geschaffen hat noch. Ja, sowas alles überhaupt nicht. Also nur als Geschichte so. Also dass es das gibt als Geschichte und dass es Leute gibt, die an sowas glauben so. Aber eher so, das sind die anderen. So. Also ich lege tatsächlich ab und zu mal Tarot, wobei ich das meistens nur in Gesellschaft tue, weil ich das irgendwie schöner finde, mich mit Leuten darüber also auseinanderzusetzen. Also für mich alleine funktioniert das irgendwie nicht. Das finde ich ein bisschen langweilig. Sei denn, es gibt wirklich ernsthaft richtig wichtige Lebensthemen irgendwie zu beackern, irgendwie, dann ist das für mich schon auch so ein Tool. Von daher funktioniert, also für mich ist diese Idee von diesen Tools eigentlich, die finde ich total gut. Also, wobei so Karten und Tarot und so, da finde ich ja eigentlich so die Auseinandersetzung eigentlich total gut. Also so dieses sich über Bilder oder Symboliken oder so mit bestimmten Themen auf eine bestimmte Art und Weise auseinandersetzen und dadurch dann irgendwie auch neue Denkrichtungen oder Ideen zu bekommen zu einem bestimmten Thema. Das gefällt mir an so Karten extrem gut. Und dieses Haptische und dass irgendwie, dass da sowas drauf ist und dass da so, also dieses Konzeptuelle, was da irgendwie relativ stark auch drin steckt, nicht in allen Karten, aber eben in so Tarotkarten in verschiedenen Formen und so, und dass dieses Systemische da drin, so dieses Konzeptuelle. Das finde ich irgendwie ganz, ich habe es halt irgendwie Fremdwörter fallen mir heute schwer offensichtlich. Ja, das finde ich irgendwie ganz schick daran. Aber was ja noch viel häufiger passiert, ist, dass ich irgendwie mir Parkplätze vom Universum wünsche und das klappt ja wohl mal absolut hervorragend. Ja. Also, und wir wohnen ja hier irgendwie, wo das ist irgendwie keine, gibt es eigentlich quasi keine Parkplätze und es ist wirklich eigentlich immer alles voll und ich wünsche mir dann immer Parkplätze vom Universum und es klappt eigentlich immer und das ist total großartig. Und das ist zum Beispiel so eine esoterische Praxis, die kommt halt ganz klar aus dieser Zeit, die ich irgendwie vorhin erzählt habe, so dieses, man kann sich vom Universum was wünschen, man muss es möglichst genau machen, man darf nicht sagen, sondern man muss irgendwie möglichst irgendwie sagen, genau was man will. Und dann muss man es loslassen und darauf vertrauen, dass es passiert. Und es funktioniert super. Hm. Funktioniert einfach total gut. Und es ist mir, und da kann ich mir jetzt irgendwelche, da gibt es bestimmt auch irgendwie Erklärmodelle, die genau das erklären, warum das jetzt irgendwie klappt. Aber ich finde das Erklärmodell von, alles hängt mit allem zusammen. Ja. Finde ich irgendwie, und wenn es ein Parkplatz ist, finde ich irgendwie auch schön. Also, oder reicht mir an der Stelle. So, also reicht mir komplett aus. Ich muss mir nicht überlegen, warum das jetzt klappt und ob es und muss keine, keine Ahnung, Statistiken oder ähnliches irgendwie heranziehen. Obwohl diese so eine Idee von, dass man das irgendwie statistisch irgendwie sich alles durchrechnen kann, ist halt auch ein Konzept. Also das meine ich halt, das ist halt auch ein Konzept irgendwie, kann man nehmen. Man kann aber auch irgendwie ein anderes Konzept nehmen und an der Stelle gönne ich mir einfach mal nicht darüber nachzudenken. welches Konzept denn jetzt wohl greifen mag. Und das hat ja sowieso, finde ich, irgendwie immer relativ viel mit was ist wahr zu tun und was ist jetzt wirklich wahr. Und vielleicht ist es vielleicht, geht es vielleicht auch eher darum, auch einfach mal zu sagen, ist doch egal, was wahr ist. Einfach so. Was jetzt wahr ist. So. Also ja. Ne, bei Esoterik geht es ja ganz viel um dieses, das stimmt alles nicht oder das ist alles nicht wahr oder das kann man alles widerlegen oder so. Das geht immer um dieses Beweisen von nicht oder doch oder so. Und ich glaube, das nervt mich auch immer ziemlich daran und ich finde, das muss eigentlich gar nicht sein. Ich glaube, so ein es ist, wie es ist, ist auch mal ganz schön zwischendurch. Mhm. Mein Mitbewohner ist da ja auch ganz großartig drin in Wünschen ins Universum. Der hat ja irgendwann mal, das war so eines der besten Geschichten, irgendwie an einem Tag auch gerade irgendwo unterwegs, nicht in Hamburg, und musste irgendwie an ein bestimmtes Buch denken oder irgendwie, irgendwie und hat das, glaube ich, schon auch als irgendwie so eine Art Wunsch ans Universum formuliert. Vielleicht auch gar nicht, vielleicht einfach nur intensiv dran gedacht. Latscht in irgendeine Kirche rein und findet dieses Buch. Und es war halt einfach so, ich glaube, es war irgendwie so ein Buch aus der Kindheit oder ja, sowas. Ja, ist ein so Buch, was auch. Ja. Und sowas. Und es war einfach total, das ist einfach echt so. Es war Timo und sein Trupp für die Leute, die stimmt, das kennen. Ja. Das Buch. Und das war, also, und das ist einfach toll, irgendwie. Irgendwie von solchen Erfahrungen zu hören. Ja. Und es hat natürlich, ich glaube auch, dass es irgendwie auch was mit Wahrnehmung zu tun hat. Also irgendwie so ein, die Art und Weise, wie ich Situationen wahrnehme und dass ich irgendwie, was weiß ich, von dem Punkt aus, dass ich irgendwie an einer Erinnerung, die auf einmal auftaucht, irgendwie nochmal mehr festhalte oder mir das nochmal genauer vor dem inneren Auge irgendwie angucke und da irgendwie ein Gefühl zu aufbaue und das dann vielleicht tatsächlich gerade irgendwie zusammenpasst mit der Umgebung, in der ich mich bewege oder befinde. Das war natürlich dann auch, denke ich, auch irgendwie über irgendwelche Wahrscheinlichkeitsberechnungen und so ein Kram dann sagen kann, so ja, das hat dann auch einfach gepasst, dass dann dieses Buch an diesem Ort lag, aber so richtig cool klingt das auch nicht, ehrlich gesagt, oder besonders überzeugend. Und ja, und in Bezug auf Tarotkarten liegen, finde ich, also so kann ich mich auf einer Ebene auch extrem gut drauf einlassen, einfach als das eben als Tool zu nehmen, mich irgendwie mal so intensiv auf mich selbst drauf zu gucken. Und einfach so dieses Ding von irgendwie, wo stehe ich oder was ist irgendwie so los. Also es geht ja einfach ganz viel um, oder auch irgendwie um, mithilfe von Karten irgendwie auf sich selbst drauf zu gucken. Und die Karten betonen dann halt nochmal manche Aspekte. So, und klar gibt es dann irgendwie Übergänge von irgendwie so, wow, das passt ja total gut und sowas. Und aber ich mag eben auch dieses Interpretierende da dran. Und also so bei den Karten selbst gefällt mir auch meistens dann eben auf irgendwelche Kleinigkeiten zu achten und dann irgendwie zu sehen, dass da die Symbolik dann ganz gut passt oder so. Und sich da irgendwie, also es hat für mich ganz viel mit sich auf was einlassen zu tun. Und allein dieser Schritt, sich dann einfach auch mal irgendwie den Raum zu nehmen, sich auf sich irgendwie einzulassen, so, und das mit Hilfe von Karten zu tun, also so auf der Ebene funktioniert das für mich schon ziemlich gut. Es gibt dann noch so diese energetische Ebene, zu der ich jetzt auch aus Erfahrungsmangel noch nicht so einen Bezug habe, also sowas mit, dass irgendwie die Karten mit, auch mit Energien irgendwie aufgeladen sein können und irgendwie dann die Decks, also ein Tarotkartensatz, dann eben auch quasi sehr gehegt und gepflegt werden können, irgendwie von den Leuten, die sie besitzen. Und das dann eben auch schon energetisch stören kann, wenn jemand anderes die Karten in die Hand nimmt, so, weil es dann so Einfluss darauf nimmt. Und das sind Sachen, da habe ich mich einfach noch nie mit beschäftigt und weiß aber auch, dass das irgendwie ein großes Thema ist. Auch wieder mein Mitbewohner an einem Flughafen, wo es darum ging, dass irgendwie so Handgepäck kontrolliert wird. Mhm. Wo es dann irgendwie echt so darum ging, von irgendwie so, es wäre echt nett, wenn sie die Karten nicht anfassen würden, sondern die einfach da in den Rucksack lassen könnten oder so. Krass. Mhm. Tja, das ist natürlich, da wird wahrscheinlich relativ wenig Rücksicht drauf genommen. Ich glaube, die Person hat das tatsächlich gelassen dann. Echt? Ja. Interessant. Aber ich glaube auch, dass das dann eher ein glücklicher Zufall ist, dass das irgendwie die Person dann auch ernst genommen hat. Nö, ja, Freitagabend. Ja, es ist Freitagabend und ich bin heute um 6 aufgewacht und es ist jetzt irgendwie Mitternacht, genau Mitternacht. Wow. Und ich bin total müde, es ist echt so schrecklich. Vollzeitarbeit ist was Furchtbares. Wirklich. Nur 2 Tage zum Auftanken. Hm. Und überhaupt dieses lohnarbeitszentrierte Leben, ich weiß nicht. Na, das passt ja auch ganz gut. Irgendwie, ich finde, Esoterik hat auch was mit Zeit zu tun. Und irgendwie erfahrungsgemäß ist es auch ganz schön schwierig, das irgendwie miteinander in Einklang zu bringen oder das so gut miteinander zu vereinbaren, irgendwie, dass so dieses Beschäftigen mit Spiritualität oder so dem irgendwie nachgehen auch ganz schön konträr laufen kann zu, ich habe ein geordnetes Erwerbsarbeitsleben und arbeite voll und sitze in einem Büro oder sowas. Mhm. Dass es aus mehreren Gründen sich auch manchmal ganz schön beißen kann. Oder es zumindest, also ich glaube nicht, dass es sich ausschließt, aber ich glaube schon, dass es irgendwie schwierig ist. Weil so irgendwie einerseits, wenn ich mich einerseits damit beschäftige, irgendwie so ganz doll bei mir zu sein und irgendwie so nach meinem Inneren zu gehen, dann finde, dass genau dieser Aspekt einfach dann in so eine, in Erwerbsarbeitsstrukturen nicht statt. Mhm. Und ich glaube, das kann auch ein ganz schöner, kann auch aufreibend sein, das immer so aufrechtzuerhalten, weil es dann einfach immer auch so einen Lebensbereich trennen bedeutet, was eigentlich wiederum auch nicht passt zu diesem irgendwie so, ich möchte, dass das alles irgendwie ein bisschen mehr zusammenhängt oder so. Ach, es gibt bestimmt noch Leute, die arbeiten so, dass das alles super zusammengreift, aber. Hm. Aber wahrscheinlich dann eher auch in Nischen, ja, in denen es dann eben wieder passt. Ja. So. Also ich sage ja, ich muss gerade an Schrot und Korn denken. Ja, wenn man bei der Schrot und Korn arbeitet, dann sieht das vielleicht anders aus. Mehr so bei den Kontaktanzeigen. Ach so. Ja, ja. Im Bio-Blättchen, in dem auch eben dann teilweise sehr, was man unter dem, es gibt ja auch, also so durchaus auch gehässig irgendwie Eso-Zusammenhängen, also so irgendwie so etwas als esoterisch zu beschreiben, ist ja auch durchaus gehässig und in dem Zusammenhang fällt mir auch eher so dieses gehässige, esoterische ein, weil so, weil es doch schon sehr interessant zu lesen ist, wenn ich da, weil ich einfach dann doch nicht so doll in der Thematik drin bin, ich dann eher so dieses Befremden empfinde, wenn irgendwie jemand eine besonders, es gibt immer, wir haben so Schlagworte, so eine Hitliste an Achtsam, genau. Ich schiebe die ganze Zeit nachhaltig im Kopf, aber das stimmt nicht. Nein. Ja, aber eben auch so dieses Einklang. Es gibt doch auch so diese Partnerbörse. Die Gleichklang. Mhm. Wo so Schlagwörter abgerattert werden und da meldet sich wahrscheinlich dann einfach auch so mein Soziologinnen Wahrnehmungsraster, dass ich dann einfach, dass das dann irgendwie noch im Vordergrund steht von, okay, was wird hier reproduziert an Begrifflichkeiten oder sowas, dass ich an der Stelle dann auch eher gehässig reagiere. als besonders einfühlsam oder einfach so akzeptierend, dass das halt nun mal so ist. Aber das hat ja eher was damit zu tun, was da reproduziert wird. Ja. Und das wäre die Form. Es ist ja auch die Heterosexualität, die esoterische Heterosexualität, die da irgendwie reproduziert wird durch ganz bestimmte Worte. Ja. Ich glaube, das, ja, okay, das ist damit. Das ist zu viel. Das geht nicht. Aber das ist ja dann, da geht es ja dann eher um, um die offensichtliche Propaganda von Heterosexualität. Und nicht so sehr um das Esoterische. Ja. Ich glaube, ich bin ganz müde. Ich merke, ich werde gerade sehr müde und ich glaube, wir müssen vielleicht einfach echt. Wie lange sind wir denn überhaupt schon dabei? Ich glaube, wir haben auch schon wieder eine ganze. Das ist jetzt nicht die längste Folge aller Zeiten, aber wir sind schon bei 1:15. Das ist in Ordnung. Ich denke auch. Bevor ich jetzt hier gleich schlafe und du alles alleine sagen muss. Nein. Ja, wir haben Musik. Was haben wir denn? Wir haben Musik. Flux heißt Band. Ich glaube, es ist eine Band. Fand ich so schön passend. Erstens, weil der kleine Kater so heißt, der hier lebt. Und zweitens, weil ich irgendwie so Flux, so mit, ist ja auch was Fließendes. So. Mhm. Hatte ich gedacht, passt auch noch sehr zum hübsch, Thema. Ja. Und der Titel heißt My Buddy. Also nicht Körper, sondern Kumpel. My Buddy. Ah, ich dachte auch mein Körper. Ah ja. Genau, das bekommt ihr jetzt auf die Öhrchen. Und ansonsten kommt noch gut durch den September. Ja, das wünsche ich euch auch. Bis bald. Ja. Tschüss.